Ich heiße Robert Giscard, meine Herrschaften. Und bin Kunstfälscher. Prost. Aber keiner von diesen kleinen Wald- und Wiesenfälschern, die sich einen kurzen Abschnitt der Kunstgeschichte vornehmen und ihn auswendig lernen. Nein. Ich habe die Mona Lisa gefälscht. Ja. Die Mona Lisa im Pariser Louvre, die ist von mir. Aber vor allem habe ich einen Staat einen Nationalmaler gegeben. Und von dieser Episode, übrigens eine der schönsten in meinem Leben, da möchte ich Ihnen gerne erzählen. Aber zunächst einiges zu meiner Persönlichkeit. Zu meiner Person. Nö. Persönlichkeit, kann man ruhig sagen. Also hier möchte ich vorausschicken, dass es niemals meine Absicht gewesen ist, mein Talent schöpferisch auszunutzen. Ich habe niemals das gefühlt, was man eine ethische Verpflichtung gegenüber der Kunst nennt. Unmoralischer Mensch, werden Sie sagen. Ganz recht, würde ich nicht leugnen. Aber denken Sie, ich bin meiner Veranlagung nach kein Revolutionär und zum akademischen Künstler tauge ich erst recht nicht. Ich muss Ihnen sogar sagen, dass ich diese Dekadenerscheinungen, die nach wenigen Jahren nur noch Namen in einem alten Katalog sind, herzlich verachte. Sehen Sie, andere Künstler, die suchen, berühmt zu werden, bei uns Fälschern aber ist es mit der Karriere vorbei, sobald man seine Anonymität verloren hat, nicht? Das ist ja ganz klar. Ich habe also vor den anderen das voraus, dass ich die Anonymität nicht scheue. Bei mir war schon immer der Erwerb von Reichtum die treibende Kraft. Und ihm musste jeglicher künstlerische wie auch moralische Einwand weichen. Also bin ich auf meine Art auch gewissermaßen ein gerader Mensch, nicht? Naja, also wie ich schon sagte, die Mona Lisa, das ist nicht mein einziges Meisterwerk. Nein, aber es ist das erste. Mein Gesellenstück sozusagen. Das nächste, das war ein kleiner Piero della Francesca. Hängt in London. Und mit dem allein hatte ich schon einige Jahre Müßiggang verdient. Und so beschloss ich, nach Ägypten zu fahren. Damals bedeutete eine Seereise nach Ägypten, immerhin, eine Reise von etwa einer Woche. Na, und wissen Sie, wie das bei Künstlern ist? Die Muse lässt einen nicht einschlafen und so juckte es mich schon auf dem Schiff in den Fingern und ich malte einen kleinen Rubensakt. Kein Meisterwerk, nö, ach Gott, das will ich zugeben, aber schließlich sind alle Bilder von Rubens Meisterwerke, nicht wahr? Na also. In Kairo war gerade Saison und zur Zeit der Saison, da ließ ich damals in Kairo so gut wie alles verkaufen. Und kaum war das Bild trocken, da lernte ich auch schon in Shepherd's Hotel, wo ich wohnte, das Beste am Platze natürlich, ganz klar, einen etwa 75-jährigen östlichen Potentaten kennen, von dem ich annehmen durfte, dass er für dieses saftige Rubensche Lendenstück Interesse haben würde. Und so bot ich es ihm an. Ja. Das Bild ist nicht schlecht. Der Ausdruck. Nicht wahr? Ja, ja. Nicht schlecht getroffen. Sehr gut, ja. Gar nicht schlecht. Getroffen. Schönes Bild. Ja, das kann man wohl sagen. Wie alt ist das? Nun, das ist ein Rubens. Dürfte aus einer mittleren Periode stammen. Mittlere Periode. Sagen Sie, was bedeutet das mittlere Periode? Das bedeutet das beste Mannesalter. Sie zum Beispiel sind in Ihrem besten Mannesalter, also in Ihrer mittleren Periode sozusagen. Ja, ja, ja, ja. Das kann man sagen. Ja, das kann man sagen. Ich bin im Besten. Kann man wohl sagen. Gesundheit, Gesundheit. Mannesalter. Ja. Bild ist gut. Werde ich kaufen. Ja, fein, fein. Von wem, sagen Sie, ist es? Von Rubens. Peter Paul Rubens. Peter Paul, berühmter Maler der niederländischen Schule. Ja, ja. Werde ich kaufen. Ja, ne? Nehmen Sie einen Scheck. Ja, ja. Mein Scheckbuch bei mir. Und wie viel, sagten Sie, soll es kosten? Der Preis war gut, aber künstlerisch war es kein Triumph. Denn hier hatte natürlich das Sujet den Ausschlag gegeben und nicht die künstlerische Übertragung. Der Potentat hätte das Bild sicherlich nicht genommen, wenn es ein Blumenstillleben gewesen wäre. Jedenfalls blieb der Erfolg nicht aus. Am anderen Tag kam ein Mann zu mir ins Hotel. Verzeihen Sie, ich bin Kunsthändler. Nur eigentlich ist das nicht zu verzeihen. Ja, ich bin Kunsthändler. Ich habe das Bild gesehen, das Sie dem Maharaja von Sakuntala verkauft haben. Ach, das war der Maharaja von Sakuntala? Ja, wussten Sie das nicht? Nee. Oh, sein Gewicht wird mitsamt dem Gewicht seiner Lieblingsfrau alljährlich von seinen Untertanen in Diamanten aufgewogen. Dann hätte ich ja den doppelten Preis verlangen sollen. Den hat er bereits verlangt und bekommen. Er hat das Bild seinem Freund, dem Nabob von Rapunzalachal, verkauft. Lässt er sich auch in Edelsteinen aufwiegen? Nein, er verkauft sein Badewasser für Platinbarren an die Mitglieder seiner religiösen Sekte. Damit ist auch was zu verdienen, vor allem, wenn man oft badet. Tja, und nun zu Ihnen, mein Freund, was wollen Sie von mir? Ja, also, ich bin Kunsthändler. Ja, ja. Ich wollte Sie fragen, ob Sie noch mehr von diesen Bildern haben. Wo denken Sie hin? Glauben Sie, ich reise in Rubens Akten? Ja, es braucht kein Rubens zu sein. Verstehen Sie, es kommt mehr auf das, wie soll ich nur sagen, auf das Dargestellte an. Ja. Ich habe viele Interessenten, die an derlei Sujets sehr interessiert wären. Ich werde sie gut bezahlen. Darüber ließe sich reden. Vielleicht können wir zu einer Einigung kommen. Wie gesagt, ich werde sie sehr, sehr gut bezahlen. Also gut. Ich malte der Kavalierswelt, die sich zur Saison am Nil traf, einige Bilder, in denen, ich muss es gestehen, ich auf künstlerische Transzendenz völlig verzichtete, um die, um die gewünschten naturalistischen Effekte hervorheben zu können. Aber es ist ja ganz klar, dass dieses geistige Klima nicht dazu angetan war, mich meine künstlerischen Ambitionen verwirklichen zu lassen, und so beschloss ich, diesem Land wieder den Rücken zu kehren. Ich fuhr zunächst nach Konstantinopel, fertigte dort einen kleinen byzantinischen Ikon aus dem 13. Jahrhundert an, den ich an das türkische Nationalmuseum verkaufte, und bestieg den Balkan-Express, um in westlichere Regionen zurückzukehren. Und nun beginnt das Abenteuer, von dem ich Ihnen erzählen möchte. In der ersten Dekade unseres Jahrhunderts, da war der Balkan-Express noch ungleich romantischer als heute. Ach, heute, da Chrom und Leder den roten Plüsch und die eingelegten Holzornamente verdrängt haben und seine Abfahrts- und Ankunftszeiten mehr oder weniger im Kursbuch abgelesen werden können. Schon eine Stunde nach Abfahrt des Zuges lernte ich beim Dinner im Speisewagen eine außerordentlich hübsche junge Dame kennen. Sie trug eine dunkle Brille und rauchte russische Zigaretten aus einer langen Elfenbeinspitze. Ich setzte mich ihr gegenüber. Gestatten Sie? Aber bitte. Verzeihen Sie, Sie sind doch sicherlich eine Spionin. Ganz recht. Ja, ja. In wessen Diensten befinden Sie sich denn? Vorläufig, ich arbeite für die Prosegowina. Ah, Prosegowina. Ja. Bezahlten die gut? Ja, eigentlich nicht. Im Augenblick ist mir die prosegowinische Regierung sogar noch mehrere Monatsgehälter schuldig. Ach nein, sowas. Ja. Tja, warum gehen Sie ja nicht zu einem anderen Land über? Man muss bescheiden anfangen. Ich betrachte die Prosegowina als Sprungbrett. Ha, ja, ja, Sprungbrett, ja. Wer weiß, vielleicht ich kann schon im nächsten Krieg für eine Großmacht arbeiten. Das wäre aber fein. Ja, wissen Sie, der Wunschtraum einer Spionin ist, im Krieg für zwei einander verfeindete Großmächte zu arbeiten. Aha. Aber nicht eine jede bringt es dazu. Naja, wir Menschen wollen alle hoch hinaus. Wir stecken unsere Ziele zu weit, anstatt wunschlos dahin zu leben. Sie sind ja ein rechter Philosoph. Oh, ja, man macht sich so über manches eben Gedanken, nicht wahr? Machen Sie sich nie Gedanken? Ich? Nein. Warum? Eben, warum? Natürlich, ich dachte nur. Hat Ihr Beruf denn eine Zukunft? Nun, Spionin ist kein schlechter Beruf. Aha. Bedenken Sie, welche Berufe stehen denn heute einer Frau offen? Na ja, natürlich. In ein paar Jahren wird vielleicht die Emanzipation um sich gegriffen haben, aber so weit sind wir heute noch nicht. Sind Sie Diplomat? Nein, nein, ehrlich gesagt nein. Obwohl ich es im Moment wünschte zu sein. Aber Sie brauchen sich nicht zu bemühen, ich bin keiner. Übrigens, ich muss sagen, ich finde Sie reizend. Ja? Ja. Sind Sie Bosnien-Herzegowinerin? Nein, ich bin in Przemysl geboren. Ah. Mein Vater war kaiserlich-königlicher österreichisch-ungarischer Husarenbrigadegeneral. Meine Mutter war eine Jüdin aus Omsk. Ja, also wissen Sie, für eine Spionin sind Sie aber ungeheuer offen. Aber glauben Sie mir damit, man kommt am weitesten. So. Da glauben die Diplomaten nämlich nicht, dass man Spionin ist. Ah. Sie glauben es mir sicherlich auch nicht. Ich? Keineswegs. Sehen Sie? Ich glaube Ihnen nämlich auch nicht, dass Sie kein Diplomat sind. Oh, also wunderbar. Auf dieses gegenseitige Misstrauen wollen wir was trinken. Ja. Und so tranken wir ein paar Stunden dahin. Zuerst in meinem Abteil. Und als mein Vorrat erschöpft war, da gingen wir in Ihr Abteil im nächsten Waggon. Später ging ich wieder in mein Abteil. Und noch später wieder in Ihr Abteil. Diesmal im Pyjama. Naja, meine Brieftasche, die hatte ich bei mir. Man weiß ja nicht, wann man sie gebrauchen kann. Nicht wahr? Ja, und noch viel später. Das heißt, inzwischen war es wieder früh. Ich war da, ging ich wieder in mein Abteil. Oder vielmehr, ich wollte in mein Abteil gehen, aber ich kam nur bis zum Ende des Waggons meiner Freundin. Denn das war inzwischen das Ende des Zuges. Ja, mein Waggon war abgehängt worden. Oder vielmehr, die beiden Waggons, die in die Bosnien-Herzegowina fuhren, waren von dem Zug, in dem ich nach Paris hatte fahren wollen, abgehängt worden. Naja, und in einem dieser beiden Waggons befand ich mich. Im Pyjama. Ich ging zurück und klopfte an die Tür meiner Freundin. Ah, Sie sind wieder da? Ja, bin wieder da. Ich bleibe auch vorläufig da. Ach, wie seltsam Ihre Männer da seid. Man verspricht euch nichts und doch ihr macht gleich Besitzansprüche gelten. Aber alle seid ihr so. Na, Sie wollen doch nicht sagen, dass bei Frauen solche Fälle nicht vorkommen? Bei mir nicht. Ich laufe Ihnen doch nicht nach. Finden Sie, dass ich Ihnen nachlaufe? In gewissermaßen, ja. Sehen Sie, da muss ich Sie nur leider enttäuschen. Ich suche nämlich, mache nämlich hiermit aus der Not eine Tugend. Wieso eine Tugend? So, ja, nein, die reden Sie das vielleicht hier nicht ganz am Platz. Aber verstehen Sie, ich habe kein eigenes Abteil mehr. Aha. Nein, zumindest nicht in diesem Zug. Aha. Und nun sind Sie gewissermaßen das Einzige, was ich auf der Welt habe. Das heißt, außer dem Pyjama, den ich trage, und meiner Brieftasche. Abgehängt? Ja, aber das ist doch sehr peinlich. Ja, ganz recht. Ich befinde mich, wie Sie sagen, in einer ungewöhnlichen und etwas peinlichen Lage. Ja. Und was gedenken Sie jetzt zu tun? Ja, bis jetzt bin ich noch nicht dazu gekommen, darüber nachzudenken. Bin nämlich solche Situationen auch nicht gewöhnt direkt, wie Sie. Ja, ja. Vielleicht wir sollten einen Cognac trinken. Ja, das ist gut. Das ist ja wunderbar. Ja. Das ist zwar keine endgültige Lösung, aber vielleicht hilft es einem ja. zu finden. Wir überlegten eine Zeit lang, wie wir der Situation Herr werden könnten, aber wir waren zu müde, um den ganzen Ernst der Lage zu überblicken. Schließlich jedoch kam uns ein unerwarteter Umstand zu Hilfe. Ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, dass diese Reise im tiefsten Winter stattfand. Wie? Naja, also, jedenfalls sage ich es hiermit. Also, es war Anfang Februar und trotz der Tatsache, dass wir in südlichen Regionen fuhren, war es bitterkalt. Das heißt draußen. Im Abteil war es warm. Und mir war es ganz besonders warm. Seit einiger Zeit fuhr der Zug, wenn ich die beiden noch übrig gebliebenen Waggons so nennen darf, langsamer. Und plötzlich blieb er stehen. Wir hatten inzwischen die letzte Flasche geleert und überlegten gerade, was wir jetzt trinken könnten, denn nun fiel es plötzlich kälter zu werden. Der Zug stand lange. Beunruhigend lange. Auf einmal hörten wir Männerschritte den Gang entlang kommen. Oh, was machen wir? Wir können doch nicht öffnen. Warum denn nicht? Sie sind doch im Pyjama. Ah, schade doch nicht. In diesen südlichen Regionen hat man Verständnis für solche Situationen. Wir sind alle menschlich und die Leute hier ganz besonders. Herein! Aha, aha. Das nenne ich aber ungewöhnlichen Besuch. Ich bin der Lokomotivführer von diesem Zug. Ah. Dies ist mein Freund, der Schaffner. Ja, ich glaube, wir kennen uns. Ja, ja, ja. Und dies ist mein Freund, der Heizer. Ah, so, so. Drei treue Freunde. Das ist aber fein. Oder sollte es sich hier um eine Zweckfreundschaft handeln? Wir fahren diesen Zug. So, so, ja. Na und? Was verschafft uns die Ehre? Leider haben wir unseren Cognac soeben ausgetrunken. Das würden wir Sie auffordern, ein Gläschen mit uns zu trinken. Ja, aber ich nehme an, Sie haben ohnehin keine Zeit, was? So ein Zug will gefahren sein, wie? Ja, aber ja. Lokomotive ist kaputt. Ja. Wir können nicht weiterfahren. So, aha, na, dann bleiben wir eben hier, nicht? Ich habe ohnehin einiges zu überlegen. Aber wir können doch nicht hier bleiben. Was soll ich denn tun? Ich habe keine Erfahrung im Reparieren von Lokomotiven. Wie weit ist denn bis zum nächsten Dorf, Schaffner? Nach Vlastopol sind es 300 Kilometer. Ja. Aber vorher kommt ein Dorf, es heißt Zromp. Mhm. Bis dahin sind es nur 200 Kilometer. Ja, mehr nicht. Das ist gar nicht viel. Aber die Bewohner sind nicht sehr freundlich. Nicht freundlich. Es sind blavatische Pferdediebe. Sie mögen Fremde nicht. Ja, das ist ja reizend. Das. Und wie lange dauert es, bis der Schaden repariert ist? Ja, das weiß ich nicht. Ach, das weiß ich. Aber wenn Sie uns Geld geben, können wir den Schaden vielleicht in ganz kurzer Zeit selbst reparieren. Ja. Ach so, daher weht der Wind. Aha, na und, wenn wir Ihnen kein Geld geben? Dann bleiben wir hier. Ja. Aha. Aber es ist kalt. Und der nächste Zug kommt erst Donnerstag. Ja, ach, Donnerstag ist ein bisschen lang. Ja, und was kostet so eine Reparatur? 650 Srini. 200 für mich, 200 für den Schaffner und 250 für den Heizer. Aha. Ja. Warum bekommt denn der mehr? Es war sein Einfall. Ja, mein Einfall. Ach so, ja, natürlich. Dann verdienen Sie allerdings die extra 50 Srini. Sagen Sie, machen Sie sowas öfter? Nein, der Heizer hat den Einfall heute erst gehabt. Also ich nenne das Erpressung. Da sind Sie nicht weit von der Wahrheit. Also gut, 500 Srini für alle zusammen. Zu wenig, zu wenig. Wir haben Frauen und Kinder. Na ja, aber sicherlich bekommen Sie etwas auch von den anderen Reisenden. Es gibt nur noch einen. Na, werde ich mal mit ihm reden. Er ist ein Geschäftsreisender aus Frankfurt. Ach nee, nee, dann lass ich lieber. Hat er Ihnen schon Geld gegeben? Ja. Ja. Naja, also schön. Hier sind 650 Srini. Aber jetzt fahren Sie weiter und drehen die Heizung wieder an. Es ist kalt geworden. Danke, danke schön. Jetzt fahren wir ganz schnell. Ja, es wird wieder ganz warm. Ja, ja. Ich weiß doch, auf wen ich mich verlassen kann. Wiedersehen, meine Herren. Ich danke schön für den Besuch. Es war wirklich ganz reizend. Ja. Das auch noch. Auf jeden Fall, wir müssen Sache sofort ins Ludjewatz melden. Das wird wenig Zweck haben. Wir können nicht beweisen, dass die Lokomotive nicht wirklich kaputt war. Die werden nicht zugeben, dass sie Geld von uns bekommen haben. Außerdem können Sie versichert sein, dass der deutsche Geschäftsreisende die Sache sofort in die Hand nehmen wird. Da, bitte. Schon repariert. Und im Pyjama kann man auch nicht viel unternehmen. Aber sagen Sie mal, wie heißen Sie eigentlich? BN222-17. Das ist ein hübscher Name. Ja, soll ich Sie vielleicht einfach kurz PN nennen? Nein, Liane. Liane ist besser. Gut, also für ihn Liane. Ich heiße Robert Giscard. Aha. Moment mal, ich habe eine Idee. Ja? Was hat denn eigentlich so ein Heizer zu tun? Er heizt. Ach nee, er heizt, ja. Das kann doch eigentlich jeder, was? Richtig, aber es ist nicht eines jeden Aufgabe. Ja, sehr richtig. Moment mal. Schaffner! Herr Schaffner! Ja, Sie haben gerufen. Ja, holen Sie mal den Heizer zurück. Ja, Herr. Wenn der Heizer weggeht, es wird wieder kalt. Ja, aber nur für kurze Zeit. Sehen Sie mal, ich kann doch nicht am Bahnhof von Ludjewatz im Pyjama ankommen. Nein. Na also, das ist doch selbst wahrscheinlich in der Prozegowina nicht üblich. Nein, nein. Herein! Sie haben mich gerufen. Ganz recht, ja, ja, ja. Wollen Sie sich weitere 100 Zrini verdienen? Ja. Gut. Dann ziehen Sie meinen Pyjama an und ich ziehe Ihre Heizerkleidung an und versehe Ihren Dienst. 200. Nein, mein Lieber. 100, 100. Es war noch nicht mal was zu arbeiten. Sie bleiben hier. Hier? Mit der Dame? Um Gottes Willen. Nein, nicht hier. Im Nebenabteil. 200 Zrini. Hier mit der Dame 100 Zrini. Sie bekommen kein Piaster mehr als 100 Zrini. Jetzt gehen wir ins Nebenabteil und ziehen uns um. Und wenn Sie sich schlecht benehmen, Sie, dann lasse ich vom Schaffner einsperren. 150 Zrini. Ich habe Frauen und Kinder. Was, Frauen? Zwei Frauen. Ich bin momentan. Also bitte, bitte. Da wollen Sie hier bei der Dame bleiben. Da schämen Sie sich. Was sollen Ihre Frauen von Ihnen denken? Aber gut, bitte sehr. Ich habe Verständnis für Ihre Situation. Ich gebe Ihnen... Hier, gebe Ihnen 120 Srini. Nicht wahr? Ja, bitte. Ja, danke schön. So. Jetzt habe ich noch zwei Srini 25. Ich glaube, in dieser Nacht habe ich schwerer gearbeitet als jemals zuvor. Aber immerhin, als ich am Morgen um 10 Uhr auf dem Hauptbahnhof in Slutjewaz ankam, natürlich völlig schwarz und übernächtigt, da hatte ich ein gewisses Gefühl der Errungenschaft. Ich dachte mir, wenn alle Stricke reißen, na ja, also kann ich immer noch Heizer werden. Allerdings, eine solche Aussicht ist natürlich auch nicht die reizvollste. Naja, jetzt galt es zunächst mal, mich wieder emporzuarbeiten. Denn ich hatte ja noch nicht mal genug Geld, um Ölfarben zu kaufen. Und meine Freundin Liane, die hatte ich ja nur leider aus den Augen verloren. Wahrscheinlich spionierte die irgendwo rum. Naja, also für meine letzten zwei Srini 25 kaufte ich mir bunte Kreiden, setzte mich an der Ecke des Freiheitsboulevards und der Avenue des 28. Oktober auf die Straße und malte. Malte schönen Sonnenuntergänge aufs Pflaster. Ja, ich habe mehrere Male in meinem Leben bescheiden anfangen müssen. Ich, der ich immerhin die Mona Lisa im Pariser Louvre gefälscht habe. Aber, wissen Sie, meine Einnahmen, die waren gar nicht so schlecht. Ah, die alte Dame dort. Wohl eine Engländerin. Die gibt mir sicherlich eins, Srini. Oh, welch hübsche Bilder. Wirklich reizend. Hier. Untertänigsten Dank, Milady. Sie arme Mann. Sie haben gewiss auch einmal bessere Tage gesehen. Allerdings, Milady, ich habe den Monat... Ich war Heizer. Heizer war ich bei der Eisenbahn. Sie arme... Wie sind Sie denn so heruntergekommen? Ach, das ist eine lange Geschichte, Milady. Ich bin gewissermaßen ein Opfer der Umstände. Aber das sind wir Menschen ja alle gewissermaßen. Sie sind ja ein rechter Philosoph. Ja, Gott, wissen Sie, Milady, wenn man hier so Tag aus, Tag ein sitzt, da gehen einem eben mancherlei Gedanken durch den Kopf. Ja, da haben Sie wohl recht. Hier, haben Sie noch etwas. Oh, ich danke. Gott vergelt es Ihnen. Ja, 15. Schon eine Tube Ultramarin. Die habe ich allerdings nicht mit Malen, sondern mit dem Philosophieren verdient. Vielleicht sollte ich Straßenpflaster-Philosoph werden. Aber immerhin, es geht aufwärts. Und schon am zweiten Tag, da kam Liane vorbei. Das war einer der Zufälle, die es in Wirklichkeit eigentlich überhaupt nicht gibt. Zuerst sah sie mich gar nicht, sondern ging stolzen Schrittes und erhobenen Hauptes über einen Sonnenuntergang im Hochgebirge hinweg. Aber als sie auf die letzten Sonnenstrahlen am Meer trat, da rief ich sie an. Bitte untertänigst du meine milde Gabe. Was? Oh, sie! Ja, was tun denn Sie hier? Ja, das kann doch jeder sehen, dass ich hier sitze und Sonnenuntergänge auf Straßenpflaster male. Aber ich muss gestehen, ich finde Sie nicht sehr mildtätig. Wieso? Na, hören Sie, denken Sie an alles, was wir beide zusammen durchgemacht haben. Hier, wir können uns nicht unterhalten. Ja? Ich verfolge gerade jemanden und ich werde auch von jemandem verfolgt. Ja, ich verstehe. Ja. Da möchten Sie die Kette nicht abreißen Nein, lassen. Kommen Sie heute Nacht zu mir. Ja. Ich wohne in der Musterallee 33. Musterallee 33, ja. Mache ich. Wer war Muster? Der prosegowinische Nationalheld. Ah, das ist ja auch egal. Ja. Und kommen Sie nach Mitternacht. Ja, vorher, ich habe Besuch. Aha. Jemand, dem ich Dokumente entwenden soll. Ja, jetzt muss ich weiter. Leben Sie wohl. Da hinten kommt schon mein Verfolger. Wieder mal Glück gehabt. Ah, der kleine Mann mit der dunklen Brille und der Aktentasche, das ist wohl der Verfolger. Eine milde Gabe für einen armen Künstler. Nein, danke. Der lässt sich nicht aufhalten, der nimmt sein Geschäft ernst. Da sind Sie. Ja, da bin ich ja. So. Kommen Sie herein? Ja, komm sehr gerne. Na? Haben Sie dem Mann die Dokumente entwendet? Er hatte sie gelassen zu Hause. Oh, es war aber gewisse große Enttäuschung für Sie. Die bringt unser Beruf nun mal mit sich. Natürlich. Warum geben Sie ihn denn nicht auf? Man muss sich nicht lassen entmutigen. Und außerdem hat der Beruf auch seine schönen Seiten. Ich will Ihnen einen Vorschlag machen. Ja? Passen Sie mal auf. Hm? Ich bin Kunsthändler und besitze Bilder von großem Wert. Aha. Sie haben gute Beziehungen, mit denen Sie mir helfen können, die Bilder an den Mann zu bringen. Oder vielleicht sogar an den Staat zu bringen. Dann können wir beide wunderbar und in Frieden davon leben. Vielleicht in einer schönen Villa außerhalb der Stadt. Ne? Seltsam. Man sieht Ihnen gar nicht an, wie bürgerlich Ihre Ziele sind. Na, jedenfalls nicht auf erster Blick. Ich hätte gar nicht gedacht, dass sogar Sie einer von denen sind, die einen immer bringen wollen auf das rechte Geleis. Naja, also wissen Sie, ob es nun gerade das rechte Geleis ist, das hängt natürlich von der Art des Betrachtens gewissermaßen ab. Na, wieso? Sie wollen im Laufe der Zeit eine Kunsthändlersgattin aus mir machen. Etwas Respektables dürfte es kaum geben. Na ja, aber ich habe noch nicht erwähnt, dass ich die Bilder erst anfertigen muss. Ach so. Ach, Sie sind Maler. Ja, das ist allerdings schon etwas ganz anderes. Noch schlimmer, ich bin Fälscher. Oh. Ja, aber ein großer Fälscher. Man kann wohl sagen, ein Fälscher von Gottes Gnaden. Oh, bitte, bitte, bitte, spotten Sie nicht. Ja, natürlich. Sie haben recht, auch bei Spioninnen sitzt irgendwo ein tiefgläubiger Kern. Jawohl. Tja, aber wie gesagt, ich bin wirklich ein großer Fälscher. Wissen Sie, von wem die Mona Lisa im Pariser Louvre ist? Ich habe keine Ahnung. Ach so, Sie sind in der Kunstgeschichte nicht bewandert. Naja, Sie hätten mir auch geglaubt, wenn ich gesagt hätte, dass sie von Leonardo da Vinci ist. Ist sie denn von ihm? Nein, na, aber reden wir nicht davon. Auf diesem Gebiet werde ich Sie nicht beeindrucken können, das sehe ich schon. Aber dafür könnten Sie mich dieser Tage einmal dem Direktor der Nationalgalerie vorstellen. Ja, das ist der Kultusminister selbst. Ah. Er ist gleichzeitig Direktor der Nationalgalerie und des Konservatoriums für Musik. Außerdem hat er eine proseguinische Rhapsodie geschrieben. Oh, das ist ein vielseitiger Mann, das ist günstig. Das ist fein, da gehört er sicherlich auch zu Ihren Freunden. Na, wo denken Sie hin? Aber auch so meine ich's doch nicht. Sie sind so empfindlich, ich meine offiziell. Ja, offiziell, ich kenne ihn. Aha, das ist gut. Ich möchte ihn auch kennenlernen. Sie werden sehen, wir werden uns großartig verstehen. Ich glaube nicht, dass ich mir von diesem Land einen falschen Begriff mache. Aber erst muss ich ein Bild fertig haben. Ja, ob ich es mal mit einem Rembrandt versuche? Oder halten Sie das für zu anspruchsvoll? Ich weiß nicht. Nur wenn Sie meinen. Ah, ja, nur also, ich werde mir's überlegen. Aber vorläufig habe ich erst mal Hunger. Oh. Naja, die Kost eines Straßenpflastermalers ist etwas karg, wissen Sie. Möchten Sie mir nicht ein kleines Diner servieren? Irgendwie müssen wir doch unser glückliches Wiedersehen feiern. Ja, ich werde ihn machen, ein Schaschlik Czestogi. Ah, das ist fein, ja. Ein was? Ein Schaschlik Czestogi. Das große slowenische Nationalgericht. Ah, Nationalgericht. Nationalgerichte, Nationalhelden. Und dann weiter nochmal, das ist ein Staat. Braucht nur noch einen Nationalmaler. Na, dafür werde ich sorgen. Aus was besteht denn dieses Nationalgericht? Aus kleingehacktem Hammelfleisch, türkischen Bohnen, rotem Paprika, Honig, schwarzem Pfeffer, Weintrauben. Ich verbrachte ein paar aufregende Wochen in Lianes Wohnung. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Rembrandt malte. Rembrandt. Bedenken Sie, meine Herrschaften, Rembrandt, dieser Fürst unter den Malern aller Zeiten, vor dessen Genie ich zunächst schier verzagte. Aber ich schaffte es doch. An diese herrlichen und schöpferischen Wochen denke ich mit besonderer Liebe und Dankbarkeit zurück. Ich hatte für Lianes Geld bei einem Trödler ein altes Gemälde gekauft, löste das Pigment ab und präparierte die Leinwand nach allen Regeln der Fälschungskunst. Und dann begann ich, die Farben anzulegen. Tiefes Braun, Zinnober und Karmin, goldenes Chromgelb. Es sollte ein Porträt werden. Das Porträt eines Mannes in mittleren Jahren. Wie habe ich versucht, mich in den Meister zu versetzen. In seine Kraft und Tiefe, seine Intimität der Beobachtung. Und das Bild gelang. Eines Tages war es fertig. Ich nannte es Bildnis des Cornelius Rademacher. Abends zeigte ich es Liane. Na, wie findest du es? Das ist ein Rembrandt. Sehr niedlich. Niedlich. So hübsch dunkel. Bist fleißig gewesen. Mehr hast du nicht zu sagen. Nur was ich soll noch sagen? Dass es ein Meisterwerk der Fälschungskunst ist. Es ist ein Meisterwerk der Fälschungskunst. Also, ich sehe schon, ich werde dich in die Kunstgeschichte einführen müssen. Wir fangen bei Giotto an. Mein nächstes Bild wird ein Giotto. Wie du meinst. Und als das Bild trocken war, ließ sie mir von Liana eine Empfehlung an den Kultusminister Monsieur Sergei Skrop geben und suchte ihn eines Morgens in seinem Ministerium auf. Das Bild hatte ich mitgenommen. Exzellenz, ich möchte diesen Rembrandt an den prozegowinischen Staat verkaufen. Missliche Umstände, Sie verstehen, zwingen mich, das Bild zu veräußern. Ein schönes Bild. Ein großartiges Bild. Diese Dichte. Es dürfte sich um die mittlere Periode handeln. Friedländer meint 1639, Dessauer meint 1641. Ich glaube eher 1640. Ja, das meint Honigstedt. Ja, 1640. Der Strich. Unverkennbar. Es ist der Strich von 1640. Seit wann befindet es sich denn in Ihrem Besitz? Mein Vater hat es mir vererbt. Sein Vater hat es aus niederländischem Privatbesitz erworben. Ja, ja. Ich würde es gern für die Nationalgalerie erwerben. Wir haben nur einen Niederländer, einen Rubens. Und der ist unter uns gesagt nicht echt. Na, gehört aber nicht in die prosegowinische Nationalgalerie. Ja, Sie haben ganz recht. Ja, ich würde ihn gern durch diesen Rembrandt ersetzen. Aber ich glaube, die Staatskassen sind leer. Sie sind immer leer. Wir sind ein armes Land, Herr... Giscard, Robert Giscard. Oh, ein berühmter Name. Sind Sie... Der Normannenherzog war ein Vorfahre von mir. Ja, Herr Giscard, wir sind ein armes Land. So, na ja, dann werde ich Ihnen Rembrandt schenken, Exzellenz. Oh. Oh, Ihr Großmut ist überraschend. Wie haben wir das verdient? Ja, ich werde es dem Ministerpräsidenten melden. Er wird es seiner königlichen Hoheit melden. Eine Auszeichnung dürfte Ihnen gewiss sein. Exzellenz, wenn ich wirklich eine Auszeichnung verdiene, dann nicht für die Schenkung, sondern für die Anfertigung des Bildes. Wie ist das zu verstehen? Ich habe dieses Bild dem unsterblichen Rembrandt, na, wie soll ich mich ausdrücken, sagen wir mal, nachempfunden. Exzellenz, es ist von mir. Aber das ist ja Betrug. Genau das, Exzellenz, genau das. Aber ein Betrug, der Ihrem Fürstentum sehr zugutekommen könnte. Bedenken Sie. Ich kann Ihr Museum mit fremden Kunstschätzen füllen, an denen im Laufe der Zeit ausländische Galerien und Sammler Interesse finden würden. Ich könnte Ihnen einen großen Maler, einen Nationalmaler geben. Allerdings, seine Existenz, die müsste erst historisch untermauert werden. Ah. Oho. Sie scheinen über allerhand Künste zu verfügen, Herr Giscard. Sie schmeicheln, Exzellenz, Sie schmeicheln. Von denen die Überredungskunst nicht die geringste ist. Ich will es mir überlegen. Der Kultusminister überlegte nicht lang. Genau 24 Stunden. Dann wurde ich zum Ministerpräsidenten gerufen. Ja, aber wie haben Sie sich das gedacht, Herr Giscard? Ich habe es mir so gedacht, Exzellenz. Zuerst findet man das Gemälde eines Unbekannten. Naja. Der Name des Malers enthüllt sich mit Hilfe eines Kunsthistorikers, den man sich gekauft hat. Ja, aber das ist doch nicht zu machen. Gewiss, gewiss, Exzellenz. Man geht den Spuren nach, zum Fundort, am besten zu einem ihrer orthodoxen Klöster im Süden. Und siehe da, man findet eine Reihe weiterer Gemälde des Meisters, der sie vor vielen hundert Jahren hier in aller Stille und Zurückgezogenheit von der Welt gemalt hat. Ja, das geht doch. Gewiss, gewiss, Exzellenz. Und dann kommen zuerst die amerikanischen Sammler und dann sogleich die europäischen, die empört sind, dass alle Kultur nach Amerika geht. Und so kommt die Prosegowina zu Geld. Ja, aber das ist doch... Sie sind ein Teufelskerl, Herr Giscard. Aber nur ein ergebener Diener des prosogowinischen Fürstentums. Das heißt, wenn Sie so wollen. Ja. Darf ich Ihnen einen Cognac anbieten? Aber sehr gerne, Exzellenz, Cognac immer. Also prosogowinischer Cognac, ja. Aber der nimmt es mit jedem französischen Cognac auf. Herr. Jawohl, Exzellenz. Also wohl. Was, na? Wie schmeckt er Ihnen? Allerdings ganz anders als der französische Cognac. Ja, aber es ist besser. Besser, kann man auch sagen. Ja, ich sehe im Geist schon unsere Staatskassen gefüllt. Das ist, ja, das heißt, die einzige Schwierigkeit ist noch, wie bringen wir es königlicher Hoheit bei? Muss ich denn wissen? Ja, bitte. Es ist meine Aufgabe fürs Jaroslav, den Sechsten, über alles Wesentliche zu informieren, was im Fürstentum vor sich geht. Aha. Vielleicht bringen Sie ihm meinen Rembrandt mit. Wie? Ja, das ist eine vorzügliche Idee. Er hatte Sinn für Kunst. Und schon wenige Tage nach dieser Unterredung, ich arbeitete gerade an einem El Greco, wurde ich zu seiner königlichen Hoheit gerufen. Fürst Jaroslav dem Sechsten. Er ist ein Schelm, Giscard. Ja, wenn königliche Hoheit so meinen. Aber ich bitte königliche Hoheit zu bedenken, dass es zum Besten des Landes ist. Er sei meiner Huld versichert, Giscard. Ja. Aber vergesse er nicht, wenn er das Wohl unseres Landes im Auge hat, auch die Taten unseres Nationalhelden, Siegmund Mustar, durch seine Kunst zu verewigen. Das ist ein Nationalmaler einem Nationalhelden schuldig. Ich werde mich über Siegmund Mustar informieren, königliche Hoheit. Siegmund Mustar hat im 13. und 14. Jahrhundert mit einer Handvoll Getreuer unser Land gegen die Blavatier, die Rumänen, die Vojvoden, die Magyaren, die Tataren und die Wolhinen verteidigt. Aha, gegen alle zu gleicher Zeit, königliche Hoheit? Aber nein, nacheinander. Ich werde es filtern, königliche Hoheit. Er mag mit seiner Arbeit fortfahren. Aber Giscard, sei er vorsichtig. Vorsicht liegt doch in meinem eigenen Interesse. So waren nun alle Vorbedingungen geschaffen und ich konnte mit der Arbeit beginnen. Indes begann der Kultusminister in einer Monographie, den Nationalmaler historisch zu untermauern. Ajax Madzirka sollte er heißen. Ich hatte ursprünglich einen deutschen Kunsthistoriker haben wollen, denn die sind nicht nur die sachverständigsten, sondern auch die gründlichsten. Aber der Kultusminister hatte selbst kunstwissenschaftliche Ambitionen und er arbeitete mit unermüdlichem Eifer, das muss man ihm lassen. Auch für ihn war es wohl eine schöne Zeit. Und kaum mehr als ein Jahr darauf waren nicht nur einige Spätwerke des Meisters in amerikanischem Besitz, sondern Ajax Madzirka war ein kunstgeschichtlicher Begriff geworden. Ach, lieber Doktor, seien Sie doch so liebenswürdig. Wollen Sie mal Riedelmeiers Handbuch der Kunst heranholen und mal da lesen, was über Ajax Madzirka da festgehalten ist für die Nachwelt. Markus, Malerei indonesische, Matjes, Nein, das ist es nicht. Mazurka. Mazurka, nein, das ist wie Forst, das ist auch was anderes. Mazurka. Ja, das ist es. Ajax Mazurka, bedeutender prozegowinischer Maler des frühen 17. Jahrhunderts, der prozegowinische Rembrandt benannt, geboren 1578, Fragezeichen. Ja, hier steht ein Fragezeichen. Ja, man weiß nicht genau. Zu Pyromüssel bei Vlastopol als Sohn armer, aber bibelkundiger Bauern, lernt er im Jahre 1594 El Greco kennen, der sich auf der Durchreise von Kreta nach Spanien in der Prozegowina auffällt. Dieser entdeckt in einigen Zeichnungen an den Mauern des elterlichen Bauernhauses das Talent des Jünglings und erteilt ihm elementaren Unterricht. Unter diesem Einfluss entstehen die Gemälde Saul vertreibt die Galiläa aus seinem Palast 1596 und Josef und das Weib des Potiphar 1597. Ja, die haben viel Arbeit gekostet. Später befreit sich Mazurka von dem Einfluss El Grecos und sein Stil wird unmittelbar und dicht. In den Jahren 1624 bis 1628 entstehen die dichtesten seiner Gemälde. Mhm. Sigmund Mustar vor Adrianopel 1617. Mhm. Sigmund Mustar ruft zum Feldzug gegen die Rumänen und Tataren auf 1620. Überraschtes Liebespaar 1624. Das war eine reizende Arbeit, hat viel Spaß gemacht. Und Sigmund Muster auf dem Sterbelager 1628. Er lebt bis zu seinem Tode in dem orthodoxen Kloster Schitomir, wo er sich mit unermüdlicher Schaffenskraft seiner Sendung widmet und im Jahre 1649 für immer die Augen schließt. Seine hier entstandenen Spätwerke Europa und der Stier 1646, Municipal Gallery Munich, Kalifornien und Satyr und die Epheben 1648, Homer S. Walter Stiftung Ischia Alabama sind vielleicht nicht als seine dichtesten, dafür aber als seine reifsten Werke anzusprechen. Ach so, ja, das kann man wohl sagen. Matsugas Werke galten lange Zeit als verloren und wurden erst vor wenigen Dekaden in dem Bergkloster Schitomir aufgefunden. Ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Wo sie vermutlich seit der Zeit der prozegowinischen Befreiungskriege aufbewahrt und seitdem vergessen waren. Literatur: Sergejs Grob, Ajax Mazurka und der prozegowinische Frühbarock und Giselher Föhrwald. Der Könner aus den Bergen, ein Mazurka-Roman. Ja, ja, das ist alles. Danke vielmals, lieber Doktor. Sehr. Liebenswürdig, das war ja sehr aufschlussreich. Ich erhielt eine Villa am Rande der Stadt. Sehr hübsch, muss ich sagen. Ein Zweispänner und ein großzügiges Monatsgehalt, von welchem ich und Liane, die ihre Spionagetätigkeit nun doch an den Nagel gehängt hatte, höchst komfortabel leben konnten. Das muss ich immerhin sagen. Aber dann kam mir zu Ohren, welch ungeheure Preise der Staat für echte Mazirkas erzielte. Denn inzwischen wollte auch jedes europäische Museum einen haben. Naja, und da wurde ich ein bisschen unzufrieden, wissen Sie. Ich empfand, dass die Einkünfte doch nicht ganz gerecht verteilt wurden. Und so ließ ich mich dann eines Tages beim Ministerpräsidenten melden, um ihm eine Beschwerde vorzutragen. Herr Giscard, Sie müssen es eben als Steuern betrachten, die Sie dem Staat bezahlen. Steuern. Ja, aber Sie dürfen sich doch eigentlich nicht beklagen. Sie leben im Wohlstand und ungestörter Sicherheit. Ah. Also bitte, was wollen Sie denn noch mehr? Ja, aber sehen Sie mal, Exzellenz, man möchte sich ja doch auch ein Spaßriemen nicht zurücklegen können für den Lebensabend. Wenn die Hände nicht mehr so recht wollen, die armen alten Hände. Außerdem, ich sehe gar nicht ein, warum ich auf Kosten meiner eigenen Zukunft den Hof seiner königlichen Hoheit ernähren soll. Der kann sich auch ein bisschen einschränken, ne? Herr Giscard. Also diese Bemerkung, die möchte ich überhört haben. Das ist ja Majestätsbeleidigung. Aber Minister, ich bitte Sie. Ja, ich ermahne Sie zur Vernunft. Ja, aber ich meine, was geschähte mit Ihnen, wenn Sie nicht bei uns wären? Sie müssen ja alle Ihre Bilder selbst verkaufen. Als Privatperson hätten Sie wesentlich mehr Schwierigkeiten als eine respektable Monarchie wie unsere. Mit einem Fürst aus altem Fürstengeschlecht an der Spitze. Na, auch Sie sind uns Dank schon. Ja, gewiss, ich weiß, Exzellenz, und ich gebe ich auch zu, dass ich inzwischen eine gewisse Anhänglichkeit an dieses Land und seine Bewohner gewonnen habe. Ja, wissen Sie, vielleicht ist es so eine Art Nationalstolz. Na. Das Land, dem ich immerhin einen Nationalmaler gegeben habe. Aber na, sehen Sie, wir werden uns schon weiter vertragen. Also, ich hatte mich natürlich breitschlagen lassen. Ich bin nämlich im Grunde meines Wesens ein weicher Mensch. Obgleich diese meine Veranlagung nicht in allen Lebenslagen hervortritt. Auch neige ich zur Sentimentalität, aber das gehört ja im Augenblick gleich zur Sache. Also wie dem auch sei, ich beschloss, meine Nebenbeschäftigung zu suchen, um noch was dazu zu verdienen, nicht wahr? Das Fälschen von Holbeinzeichnungen, das war von je eine meiner Lieblingsbeschäftigungen gewesen. Das beruhigt die Nerven und macht es zu einem idealen Hobby. Ich nehme nicht an, dass Sie, verehrter Hörer, jemals den Versuch gemacht haben, eine Holbeinzeichnung zu fälschen. Und ich darf annehmen, ohne überheblich erscheinen zu wollen, dass Sie damit wenig Erfolg hätten. Wissen Sie, das erfordert einen gewissen Aufwand. Das handgeschöpfte Papier, das muss erst präpariert werden, und zwar mit heißem Wachs und dem Bügeleisen. Aber wenn es dann soweit ist und man setzt sich mit Blei- und Silberstift an die Arbeit, das sind schöne Momente. Das sind Momente, um deretwillen es sich lohnt, zu leben. Zudem war es in meinem Fall einträglich. Und wirklich willkommener Nebenverdienst. Denn ich arbeitete natürlich schwarz, das ist ja ganz klar, um wenigstens hier die Steuern zu sparen, sozusagen. Ich verkaufte die Blätter an internationale Kunsthändler und Museumsdirektoren, die die Prozegowina bereisten, um sich die Mazirkas anzusehen. Und so ließ ich in meinen Holbeinblättern den gesamten Hof Heinrichs VIII. Neuer stehen. Ich erfand eine Lady Espedistre Clerc, einen imaginären Lord Siegelbewahrer und einen unbekannten Höfling. Alles wurde sogleich abgesetzt. Denn da Holbein-Zeichnungen kaum zu zählen sind, kommt sie eben glücklicherweise auf ein paar mehr nicht an. Ja, mein Meisterwerk dieser Gattung. Das war ein Bildnis einer gewissen Lady Viola Pratt. Pratt, das ist ein hübscher Name. Das war eine schöne Zeichnung einer schönen Dame, die ich an einen englischen Unterhändler verkauft hatte. Ja, nicht die Dame, natürlich die Zeichnung. Das ist ja ganz klar. Und das war beinahe mein Verderben. Das heißt nicht ganz, aber immerhin bewirkte sie den frühzeitigen Abschluss meines prozegowinischen Abenteuers. Eines Abends saßen Liane und ich gemütlich in unserem Heim, sie am Stickrahmen und ich bei der geistigen Vorbereitung auf eine neue Holbein-Zeichnung als der Diener. Wir hatten natürlich einen Diener, das ist ja wohl ganz klar, nicht wahr? Eine Karte brachte. Lionel Roderick Pratt stand auf ihr zu lesen. Pratt, ich bitte Sie, Pratt. Ach, mir wurde kalt. Im Geist sah ich die Zukunft meiner Gewerbefreiheit versinken. Also ich sagte dem Diener, da soll ich den Herrn hereinrufen. Robert, was hast du denn? Du bist so blass. Soll ich den heißen Zitronenlimonädchen bringen lassen? Ach, Liebling, Zitronenlimonädchen. Kannst du nicht deinen dämlichen Dialekt sein lassen? Sprich doch wieder deinen prosegowinischen Akzent. Nee, seitdem ich die Spionagetätigkeit aufgegeben habe, habe ich auch den Akzent an der Nase gehen. Was ist denn nun mit dem Zitronenlimonädchen? Nein, nein, ich glaube nicht, dass ein Zitronenlimonädchen da das Richtige wäre. Es handelt sich nämlich um einen sehr unangenehmen Zufall. Mein Gott, nee. Ja, am besten, du lässt mich jetzt mal mit dem Herrn allein. Ja, ja, wenn du meinst, Robert. Ja. Ja, guten Abend, Mr. Pratt. Sind Sie Herr Giscard? Ja, ja, der bin ich. Ich heiße, wie Sie wohl schon auf meiner Karte gesehen haben, Pratt. Okay. Lionel Roderick Pratt. Mhm. Ruft dieser Name nicht eine Erinnerung in Ihnen wach? Nein, nein, ich wüsste nicht. Nicht? Vielleicht kann ich Ihrem Gedächtnis ein wenig nachhelfen. Ja, das wäre ganz reizend, wenn Sie das... Stammt dieses Blatt nicht aus Ihrer Sammlung? Darf ich mal, Moment mal. Ja, ganz recht, ja, ich habe dieses Blatt einmal besessen, bis widrige Umstände, Sie verstehen mich sozusagen, zwangen es zu veräußern. So, ja. Sehen Sie nicht auch vielleicht der Verfertiger dieser Zeichnung? Aber, bitte Sie, Mr. Pratt, wäre ich Meister über solche Strichführung, so säße ich jetzt nicht hier. Nun, vielleicht sitzen Sie in der Tat bald wo ganz anders. Ich verstehe Sie nicht. Dann will ich mich deutlicher ausdrücken. Sehen Sie, dieses ist Lady Viola Pratt in Ihrer Version. Ja, ja. Aber hier... Wo, bitte, wo? Ist Lady Viola Pratt, wie sie wirklich ausgesehen hat. Das heißt zumindest, wie Hans Holbein, der Jüngere, sie gesehen hat. Moment mal. Sie meinen, Lady Viola Pratt, die hat wirklich existiert? Und Holbein hat sie gezeichnet? Ich will sie weder mit Expertisen noch mit meinem Stammbaum langweilen. Aber so ist es. Hm. Naja. Naja, also bitte, an solchen Zufall, da kann man nichts machen. Nicht? An sowas kann man natürlich nicht denken, aber man kann nicht an alles denken. Aber Sie müssen immerhin zugeben, dass meine Lady hübscher ist. Und ich bitte Sie, meine Familie nicht zu beleidigen. Hm. Naja, also... Und was gedenken Sie jetzt zu tun? Vermutlich werden Sie mich jetzt ruinieren, was? Nein. Das heißt, nur sofern das meinen eigenen Interessen parallel läuft. Wie ist das zu verstehen? Folgendermaßen. Ich gedenke nicht, Sie der Justiz auszuliefern. Aha. Ich habe noch nie einen Beruf gehabt. Aber Sie wissen ja, wie es heute um uns alte englische Familien steht. Auch wir müssen heute arbeiten. Und so gedenke ich jetzt, Kunsthändler zu werden. Ja, mit anderen Worten, Sie gedenken sich auf meine Kosten zu bereichern, was? Ja, gewissermaßen. Muss ich Ihnen aber leider sagen, es wird nicht so einfach sein. Ich gehöre nämlich dem prozegowinischen Staat. Ich bin Mazirka. Umso besser. In Zukunft werden Sie mein Mazirka sein. Dann müsste es Ihnen aber zuerst einmal gelingen, mich der Prozegowina abzukaufen. Warum denn kaufen? Ein kleiner Druck ist wirksamer und viel billiger. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass die bozegowinische Regierung es auf einen völligen Ruin ankommen lassen würde, indem sie die Gelder für alle die verkauften Meisterwerke von Marzöger zurückzahlt. Wer ist eigentlich der zuständige Minister für derlei Fragen? Ja, am besten gehen Sie gleich zum Ministerpräsidenten, dann sind Sie gleich an der Quelle. Gut, morgen früh gehe ich zum Ministerpräsidenten. Und Sie packen am besten gleich Ihre Koffer. Aha. Morgen Abend fahren wir ab. Auf Wiedersehen, Herr Giscard. Es war mir ein Vergnügen, Ihre Bekanntschaft zu machen. Gleichfalls, gleichfalls. Ah, meine Hohlbeinblätter. Beinahe hätte ich sie liegen lassen. Also, guten Abend. Guten Abend. Der Diener wird sich hinaus begleiten. Liane. Mein Gott, Robert, wie ist es passiert? Ich habe zugehört. Jetzt ist doch alles verloren. Aber Liebling, gar nichts ist verloren. Du wirst dich doch nicht so aufregen. Sein Holbeinblatt war genauso falsch wie das meine. Ja? Ja, obwohl ich sagen muss, es war gar nicht schlecht. Ja, aber Robert, du hast ihm doch aber alles... Aber liebes Kind, hör mal zu. Ja. Das ist doch endlich eine Gelegenheit, auf die ich schon so lange gewartet habe. Wieso? So kommen wir endlich aus der Prosegowina wieder heraus. Du weißt, wie weich ich bin. Ich selbst hätte niemals das Herz gehabt, diese Verbindung von mir aus zu lösen. Ja, ja. Obwohl du weißt, wie langweilig mir diese ganze Ajax-Mazirka schon ist. Ja, aber dafür haben wir jetzt der fiese Mr. Pratt am Leib. Aber nicht für lange, Herzchen. Nicht für lange. Also wissen Sie, meine Herrschaften, Erpresser sind mir im höchsten Grade zuwider. Nee, kann ich nicht leiden. Und Mr. Pratt war ein Erpresser. Vielleicht ist er es jetzt noch. Aber das halte ich nicht für wahrscheinlich. Jedenfalls, als wir drei am nächsten Abend in einem Erste-Klasse-Abteil im Balkan-Express saßen, sah ich auf eine List, diesen Mr. Pratt loszuwerden. Und dabei kam mir, wie schon so oft in meinem Leben, wiederum ein günstiger Zufall zu Hilfe. Als nämlich der Schaffner kam, um unsere Fahrkarten zu kontrollieren, da erkannte ich in ihm unseren Freund von damals. Wissen Sie noch, als wir unter diesen absonderlichen Umständen in die Prosegowina reisten? Er erkannte zunächst weder mich noch Liane. Vielleicht waren wir älter geworden, ich weiß es nicht. Ich wartete, bis er unser Abteil verlassen hatte. Dann lief ich hinter ihm her und bekam ihn auf dem Gang zu fassen. Guten Abend, mein Freund. Moment, Moment, nicht so eilig. Erkennen Sie mich? Ja, Herr. Geht es Ihnen gut? Kann ich etwas für Sie tun? Ja, das können Sie in der Tat. Wollen Sie 200 Sreni verdienen? Ja, das will ich. Fein, für den Lokomotivführer und den Heizer springt auch noch was dabei heraus. Aber das regeln wir später. Die Sache eilt. Passen Sie auf. Handelt sich nur um eine Kleinigkeit. Ich bitte Sie, die beiden Toiletten in unser Waggon abzusperren. Verstehen Sie? Ja, Herr. Gut, gut. Haben Sie den Herrn gesehen, der mit der Dame und mir im Abteil sitzt? Ja, Herr. Gut. Sie bleiben hier im Gang stehen und warten, bis der Herr auf die Toilette geht. Das muss ja irgendwann mal geschehen. Ja. Wenn er die Toiletten in diesem Wagen abgesperrt findet, geht er in den nächsten Waggon, wo die Toiletten offen sind. Verstehen Sie das auch? Ja, Herr. Na, wunderbar. Sind ja ein ausgesprochen kluges Kind. Also passen Sie auf. Eine Minute, nachdem der Herr unser Abteil verlässt, ziehe ich an der Notbremse und der Zug hält. Dann hängen Sie den anderen Waggon ab und wir fahren weiter. 300 Srini, Herr. Ich habe Frau und... Na ja, also gut, meinetwegen 300, das kommt nicht so genau drauf an. Vielen Dank, oh Frau. Ich ging wieder in unser Abteil zurück, öffnete eine Flasche Cognac, um damit unsere zukünftige Zusammenarbeit zu begießen. Wir tranken viel, das hilft immer. Und nachdem wir eine Weile gesessen und getrunken hatten, entschuldigte sich Mr. Pratt für einen Augenblick. Wie ich schon sagte, das wirkt immer und verließ das Abteil. Ich wartete einen Moment und zählte. 3, 4, 5, 6... Jetzt musste er sich eingeschlossen haben und zog. Robert, was machst du denn? Ruhig, ruhig, mein Kind. Das ist alles zum Besten. Du wirst sehen, wenn jetzt alles gut geht, dann sind wir ihn los und sind endgültig frei. Ich glaube, es ist alles gut gegangen. Ja? Alles gut. 500 Srini. Na, na, wir hatten uns auf 300 geeinigt, mein Lieber. 300 für einen Waggon. Aber ich musste ja den nächsten Waggon auch abhängen, also eigentlich 600 Srini. Ja, ja, die Rechnung stimmt allerdings. In diesem Fall habe ich ja noch 100 Srini Ermäßigung gehalten. Danke Ihnen schön, fein haben Sie das gemacht. Ja, aber früher hatte der Zug noch nur 2 Waggons. Jetzt hat er 3. Aha. Einer ist dritte Klasse. Waren da noch andere Reisende drin? Im ersten Waggon nicht. Im dritten Klasse-Waggon war eine deutsche Fußballmannschaft. Ja, das ist ja wunderbar. Da hat Mr. Pratt doch wenigstens etwas Gesellschaft. Ja. Scheint immerhin eine recht einsame Gegend zu sein. Das Blavatsische Schroffscheingebirge. Ja. Hier gibt es nur mohammedanische Hirten. Sie mögen Fremde gar nicht. Ja, und wie weit war es bis zum nächsten Dorf? Vielleicht 20 Kilometer. Es heißt Tromp. Dort wohnen nur blavatsische Pferdediebe. Die mögen Fremde erst recht. Ja, ja, ja, ja. Ich erinnere mich. Ja, dann ist ja alles wunderbar, was Sie da sagen, mein Freund. Ist ja großartig. Ich gebe Ihnen freiwillig 600 Zrini. Oh. Toll, und hier sind noch 100 für den Lokomotivführer und 100 für den Heizer. Ich danke Ihnen, Herr. Möge der Himmel Sie segnen und alt werden lassen. Und eine gute Reise. Heizerchen wird sich freuen. Lokomotivführerin wird dem Ach, Robert, also das hast du gemacht. Wunderbar. So, und jetzt an seinen Koffer. Robert, du vergreifst dich an andere Leute Sachen. Aber Unsinn, ich will nur die Holbeinzeichnung verdichten. Dann ist die ganze Sache aus der Welt geschafft. Selbst falls eines Tages wieder auftauchen sollte, was ich für unwahrscheinlich halte. Weißt du, ich hätte eigentlich ganz gern gewusst, wie er in Wirklichkeit hieß. Sadomski. Lubomir Sadomski. Aus der Ukraine, aber ist luxemburgischer Staatsbürger. Und er wohnt in Marseille. Woher weißt du denn das? Während du draußen warst, habe ich ihm seine Papiere geklaut. Siehst du? Ich hätte vielleicht doch bleiben sollen bei der Spionage. Ich glaube, ich hätte gehabt eine Zukunft. Tja, und das ist das Ende dieser Episode. Einer der abenteuerlichsten meines Lebens. Wer die andere Holbein-Zeichnung angefertigt hat, das habe ich allerdings niemals erfahren. Mr. Pratt alias Sadomski, der kann es nicht selber gewesen sein. Erpresser können keine Künstler sein. Und so gehe ich leider mit dem Bewusstsein durchs Leben, dass es vielleicht irgendwo noch einen anderen genialen Fälscher gibt. Ein Bewusstsein, welches mich manchmal etwas quält und beunruhigt. Na, immerhin, ich habe seitdem noch viel gefälscht. Ich werde nicht verraten, was es ist, denn ich möchte nicht das Wesen der Kunstbetrachtung untergraben. Ebenso wenig werde ich verraten, wo ich im Augenblick bin oder wie ich in Wirklichkeit heiße. Für Sie, meine Herrschaften, bleibe ich Robert Giska. Wir brachten Begegnung im Balkanexpress, Enthüllungen über den fürstlich-prozegowinischen Nationalmaler von Wolfgang Hildesheimer. Es sprachen Robert Giskar, Karl-Heinz Schroth, Liane, Karin Jakobsen, der Fürst von Prozegowina, Heinz Klevenow, Ministerpräsident Max Walter Sieg, Kultusminister Walter Klam, ägyptischer Kunsthändler Josef Offenbach, Lokomotivführer Herbert A. E. Böhme, Heizer Hans Fitze, Schaffner Helmut Peine, Fürst Jaroslav Heinz Seiler, Mr. Pratt Hans Zesch Ballot, eine Dame Trudig Daniel. Sprecher Georg Eilert, Regie Gerd Westphal. Eine Produktion des Nordwestdeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1953.